War es notwendig, dass Jesus Christus so viel litt, wie er gelitten hat? Nein, es war durchaus nicht notwendig, dass Jesus Christus so viel litt, weil das geringste seiner Leiden für unsere Erlösung hinreichend gewesen wäre. Denn jede seiner Taten hat unendlichen Wert. Ja, Gott hätte unsere Erlösung an jede Art von Tat Jesu Christi knüpfen können. Einziger Tropfen seines Blutes, sagt der heilige Thomas von Aquin, im schönen Gesang zum Allerheiligsten Altarsakrament, Adoro te Devote, würde genügen, um die ganze Welt von den Sünden zu reinigen. Aber Jesus Christus hat sich eben dem göttlichen Plan, dem göttlichen Erlöserplan, völlig hingegeben, hat ihn ganz erfüllt. Warum?